7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich bin sozusagen wieder zurück von den Toten auferstanden. MMA Radio is back. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich zu dem Thema sagen kann? Wahrscheinlich nicht. ODB wurde von mir eingestampft und ich möchte es wirklich so sagen, eingestampft wird es nicht mehr geben. Dafür gibt es wieder MMA Radio, darüber freue ich mich irgendwie sehr, obwohl sich an der Sendungsweise überhaupt nichts verändern wird. Bleibt alles beim Alten. Ich erzähle euch ein bisschen was in den letzten Tagen so UFC-thematisch passiert ist und spreche dann noch ein bisschen über die UFC-Berlin-Geschichte vom letzten Wochenende. Am Freitag werde ich dann so ein bisschen auf die UFC-Hollywood-Geschichte blicken und euch darüber was erzählen. Also es bleibt alles beim Alten. Ich mache das weiterhin hier alleine. Das wird auch erstmal so bleiben. Keine Ahnung, was in der Zukunft auf mich wartet. Vielleicht finde ich irgendwann den perfekten UFC-Gesprächspartner, den ich dann auch noch persönlich kenne. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber aktuell sieht es mal danach aus, dass es das MMA-Radio nur in dieser Art und Weise geben wird. Sprich, mit mir ganz alleine. Vorneweg ein wichtiger Hinweis. Das Ganze erscheint ja bei non-PG. Non-PG.de ist die erste Anlaufstelle. Es gibt auch weiterhin MMA-Radio.de. Da könnt ihr auch draufgehen und kommt dann direkt nur zu den MMA-Radio-Folgen auf non-PG. Es gibt einen Twitter-Account at non-PG.de gibt's auch als Twitter-Account, aber der für euch vielleicht interessantere ist at MMA-Radio.de. Da poste ich eigentlich immer so, ja, den ganzen Tag hinweg News bezüglich der UFC, einfach so 140 Zeichen, damit man so auf dem aktuellen Stand bleibt, auch wenn es keine neue MMA-Radio-Ausgabe gibt. Es gibt auch eine Facebook-Seite, einfach in die Suchzeile mal MMA-Radio eingeben, dann erkennt ihr das Logo und könnt die Seite liken, wenn ihr wollt, und auch da poste ich die News. Das sind allerdings genau dieselben wie auf Twitter. Ich persönlich bevorzuge immer Twitter, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, Facebook ist nicht ganz so unwichtig, deswegen poste ich da auch weiterhin. Ich möchte das hier auch etablieren, das, was ich bei OTB schon versucht habe, nämlich, dass ihr mir Fragen schickt. Am besten geht das via Twitter aus meiner Sicht. Schreibt dann einfach einen Tweet an @mmaradio.de. Schickt Fragen, schickt Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas Relevantes habt, das in einer dieser MMA-Radio-Ausgaben besprochen werden soll, dann schickt mir da einen Tweet. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken. mmaradio@nonpg.de ist die E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir natürlich auch auf Facebook eine Nachricht schreiben oder ihr schreibt es auf nonpg.de in die Kommentare oder unter die YouTube-Videos in die Kommentare. Also es gibt genügend Möglichkeiten. Natürlich auch das Cyborg, da poste ich weiterhin unter der Rubrik Kampfsport. Schön, schöner Name, finde ich. Das war's, glaube ich, so vorneweg, was man nochmal kurz erwähnt haben muss. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das irgendwie mal anlaufen würde, wenn ich irgendwann wirklich jedes Mal so 10, 20 Minuten mit euren Fragen füllen könnte. Das wäre hervorragend. Aktuell, ja, lahmt das Pferd sozusagen noch. Also momentan muss ich nur auf mich selber setzen. Auf euch ist hier kein Verlass. Und das ist eine Kritik am Hörer. Finde ich immer gut, wenn man das direkt in der ersten Ausgabe macht. Achso, auch noch wichtig, auf iTunes gibt es einen separaten MMA-Radio-Feed. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich würde mich über Bewertungen freuen. Natürlich über positive würde ich mich freuen, über negative nicht so sehr. Deshalb, wenn ihr die Zeit habt, gebt kurz 5 Sterne, hilft MMA Radio so ein bisschen nach oben zu rutschen und wieder ein bisschen bekannter zu werden. Und vielleicht wird dann auch wieder die UFC auf mich aufmerksam und ermöglicht es mir, ja, Interviews an Land zu ziehen, wobei ich das eigentlich nicht so geplant habe. Aber mal gucken, was sich denn so entwickeln könnte. Deswegen unterstützt mich da ein bisschen. Würde ich mich drüber freuen. Jetzt aber zu den News. Hab's ja gerade eben schon angekündigt. Und ich gehe nachher noch detaillierter auf die Kämpfe ein. Aber ich beginne natürlich mit UFC Berlin. 8.155 Zuschauer waren vor Ort. Man muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht eine Steigerung zum letzten Jahr. Es heißt auf Wikipedia, letztes Jahr waren es 8.000. Die UFC hat damals von 10.000 gesprochen. Einigen wir uns mal einfach darauf, dass es 8.000 waren. Sprich, es sind nicht mehr da als im letzten Jahr. Das sollte ja eigentlich das Ziel der UFC sein, wenn ihr mich fragt, dass man die Zuschauerzahlen ein bisschen weiter nach oben kurbelt. Vor allem hat man jetzt eine Card gehabt, die vielleicht insgesamt nicht so stark war, aber wichtiger mit dem Titelkampf aus meiner Sicht. Und dennoch hat man so einen richtigen Hype hier in Deutschland nicht auslösen können. Leider, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch so ja mit das Hauptproblem für die UFC, dass diese Events hier in Berlin, in Deutschland, eigentlich in Deutschland gar nicht so viel Aufsehen erregen. Also ich würde fast sogar behaupten, dass es dieses Jahr weniger Berichterstattung zu diesem Event gab. Natürlich die bekannten Seiten, Ground and Pound und so, die posten dir damit wirklich die Hucke oder ja, hauen dir damit auf Twitter alles voll und du liest nur noch UFC Berlin. Aber so in den Mainstream-Medien gab es eigentlich kaum Berichterstattung zu UFC Berlin. Selbst auf Bild.de, die zuletzt ja der UFC so ein bisschen die Stange gehalten haben, gab es relativ wenig zu diesem Thema. Und ich glaube, dass das Ding nicht so richtig zündet hier in Deutschland. Ein Problem ist definitiv, dass man keinen TV-Deal hat. Aber da hat uns ja David Allen letzte Woche versprochen, dass wir diese Woche endlich diesen großen TV-Deal-Kredenz bekommen. Warten wir mal ab, ob er Wort hält. Aber ich glaube auch, dass die UFC so ein bisschen versäumt, mehr Werbung in Deutschland für ihr Produkt zu machen. Ich habe jetzt kein Tele5 oder RTL 2 oder sonst irgendwas, also kein normales Fernsehen. Aber normalerweise bekomme ich das dann schon mit, sollte es da Werbung geben. Ich weiß auch nicht, ob man für die UFC im deutschen Fernsehen werben kann oder ob man das dann auch nicht darf. Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber sowas in der Art fehlt natürlich, dass es vielleicht während dem bei Raw irgendwie eine Pause ist, dass da, also bei der WWE-Sendung auf Tele5, dass man da irgendwie mal ein UFC-Commercial einstreut. Und ja, auch sonst, wenn man sich so im Internet bewegt, spielt die UFC eigentlich überhaupt keine Rolle. Vielleicht kann man da noch in Deutschland aggressiver vorgehen seitens der UFC und die PR-Abteilung kann noch ein bisschen mehr Gas geben. Dann würde vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen, dass es so eine Veranstaltung in Berlin gibt und vielleicht schafft man dann auch mal mehr als 10.000 Leute in die Halle zu holen. Das wäre der UFC zu wünschen, denn das Event, da sind wir uns glaube ich alle einig, war hervorragend. Das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe die Card, wie gesagt, am Anfang ja nicht so abgefeiert, aber das Event, das muss man definitiv sagen, das war phänomenal. Also das war wirklich eines der eine der Fight Nights, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Also deswegen, von mir gibt es da definitiv beide Daumen hoch. Es ist auch noch unklar, ob die UFC nächstes Jahr wieder nach Berlin kommen wird. David Allen hat gesagt, es gibt so viele Anfragen aus diversen europäischen Städten und unser Terminplan ist ja dann auch irgendwie ein bisschen eng gestrickt in der UFC, dass wir nicht allen Wünschen nachkommen können. Und ich habe mir jetzt natürlich gedacht, da könnte es gut sein, dass die UFC jetzt nach 2 Jahren mal sagt, okay, Berlin hat jetzt 2 Events in Folge gehabt, London hat jetzt schon länger nichts mehr gehabt, deswegen ziehen wir zum Beispiel London vor oder wir gehen ganz andere Märkte an. Ich weiß, dass die UFC gerne mal in die Türkei gehen wollte. Sowas ist mit Sicherheit interessant. Russland hört man immer wieder, Polen. Es wirkt so, als ob das auch ein sehr großer Markt für die UFC sein könnte oder wahrscheinlich sogar schon ist. Dann ist Dublin natürlich immer noch ein Thema. Das wurde jetzt bestätigt. Es wird erneut ein Event in Dublin geben. Also es könnte sein, dass Berlin so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber was mir Mut macht, Berlin liegt hervorragend. Genau im Herzen Europas. Und eigentlich ist das so ein sogenannter No-Brainer für mich, dass du in Berlin einmal im Jahr ein Event abhältst, weil da wirklich alle einen relativ gleichen Weg haben, um dahin zu kommen. Also ja, es ist natürlich schwieriger, wenn du in England ein Event abhältst und ja, da wirst du aus Spanien vielleicht nicht unbedingt anreisen, wobei heutzutage mit den Flugzeugen ist es auch kein Problem. Aber ja, vom Standort her ist Berlin ein Vorteil, das könnte uns in die Karten spielen und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder ein Event in Berlin machen und dass wir bis dahin dann auch einen TV-Deal haben in Deutschland und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch volle Zuschauerränge sehen. Wobei es sah jetzt beim Fight Pass gar nicht so schlimm aus in Berlin. Zunächst dachte ich, oh, das sieht aber echt übel aus. Viele, viele Lücken auf den Tribünen. Aber wie sich später herausstellte, war die Halle genauso voll wie beim letzten Mal. Also von daher passt das schon. Was war sonst noch interessant? Fight of the Night, ihr werdet es mitbekommen haben. Jędrzejczyk gegen Penney. Performance of the Night ging an Arnold Allen, der Allen Omer besiegt hat, und Mayerbek Taismov, der Alan Patrick besiegt hat. Ganz schön viele Allens hier bei den Performance of the Nights. Für mich übrigens Fight of the Night, eigentlich der von mir im Vorfeld so auch schon angekündigte Fight of the Night. Ich rede natürlich von Noat Lahat gegen Niklas Bäckström. Das war für mich Fight of the Night. Wahrscheinlich hat sich die UFC gedacht, kontroverses Ende, zu weit unten auf der Card und irgendwie wollten sie Johanna Jędrzejczyk noch belohnen. Könnte ich mir vorstellen. Und Jessica Penny natürlich auch, weil sie eine Menge eingesteckt hat in diesem Kampf. Vielleicht haben sie sich deswegen für diesen Kampf entschieden. Aber aus meiner Sicht war wirklich der geilste Kampf des Abends Lahat gegen Bäckström. Muss ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Johanna Jędrzejczyk, das muss man vielleicht auch noch sagen, hat sich leider Gottes einen Daumen gebrochen. Ich glaube, der rechte Daumen war es. Möglicherweise muss sie operiert werden. Das sollte eigentlich jetzt kein allzu großes Problem sein, denn Johanna hat gesagt, sie will sowieso jetzt mal 4 Monate Pause machen, 3-4 Monate, einfach nicht so oft kämpfen. Sie hat in den letzten 10 Monaten 4 Kämpfe bestritten, das war ganz schön viel, das zehrt, und sie möchte jetzt eine kleine Pause sich gönnen, und normalerweise so ein Bruch ist ja nach 6 bis 10 Wochen durch, und man sagt auch so, 10 Wochen geht ein Camp, dann sind es 20 Wochen. Wenn ich da richtig rechne, bist du ganz, ganz gut mit den 4 Monaten dabei. 4 bis 5 Monate, sage ich jetzt mal, Pause maximal. Dann kann sie wieder antreten. Ja, also sollten wir uns nicht allzu viele Sorgen machen müssen. Bevor ich weiter über UFC Berlin spreche, habe ich noch ein paar andere News rund um die UFC. Unter anderem betrifft das Event, das jetzt am Wochenende stattfindet in Hollywood, denn da gab es jede Menge Visa-Probleme und aus diesem Grund wurden die Finals für Ultimate Fighter Brasilien verschoben, und zwar auf den 1.8., denn eigentlich, also man muss ganz vorne anfangen, eigentlich sollten die Finals ja in Sao Paulo stattfinden am 27.6., dann haben die Vögel da in Brasilien gesagt, na, das klappt nicht so richtig. Terminprobleme, wurde dann gesagt, aber es deutete wohl mehr darauf hin, dass die Karten sich nicht allzu gut verkauft haben. Also hat sich die UFC gedacht, gehen wir nach Hollywood, machen einen schönen Main Event Machida gegen Joel Romero und packen halt noch die Finals damit drauf. Jetzt hat man festgestellt, scheiße, die Kämpfer haben kein Visa bekommen, kein Arbeitsvisum für die USA, deswegen mussten sie die Finals verlegen, eben zum 1.8. UFC 180 ist das dann, das wäre dann Ronda Rousey gegen Betch Cohea im Main Event, genau so war's. Eric Silva gegen Rick Story, der Kampf wurde ebenfalls gestrichen, das hat mich ein bisschen gewundert, weil Eric Silva, da sollte man es ja wissen, dass der ein Arbeitsvisum braucht, und das steht ja jetzt schon eine Weile fest. Das ist ein bisschen merkwürdig, ich gehe da nachher noch detaillierter drauf ein, denn ich habe eine Theorie dazu. Und ja, im Endeffekt hat sich dadurch natürlich auch der Co-Main-Event für dieses Wochenende geändert. Es ist jetzt Lawrence Larkin gegen Santiago Ponzinibbio und nicht mehr Silva gegen Story, leider, muss man sagen. Und es gab noch weitere Visa-Probleme, nicht nur für diese Card jetzt am Wochenende, sondern auch für UFC on Fox 16. Das findet ja erst am 25.07. statt, also ist noch eine Weile hin. Diesmal betreffen die Visa-Probleme Rustam Khabilov, der auch kein Arbeitsvisum bekommen hat. Der sollte eigentlich auf Danny Castillo treffen. Zu diesem Kampf wird es jetzt nicht kommen. Jim Miller ersetzt Rustam Khabilov. Und ich habe mir gedacht, diese ganzen Visa-Probleme, die gab es früher nicht. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir haben das mit Uriah Hall mitbekommen. Okay, da lasse ich es mir noch gefallen, dass es wirklich sehr kurzfristig war. Es gab, glaube ich, doch irgendwelche Visa-Probleme bei einem Brasilianer oder bei einer brasilianischen Card. ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber das häuft sich in letzter Zeit. Und jetzt habe ich mir gedacht, ob das vielleicht was mit dem Abgang von Bird Watson zu tun hat. Vielleicht hat der gute Bird sich um genau solche Sachen gekümmert. Oder es hat sich jemand darum gekümmert, der sich jetzt noch zusätzlich um Sachen kümmern muss, die früher Bird Watson erledigt hat. Und plötzlich treten diese Probleme auf. Denn eigentlich gab es sowas nicht. Und man hat auch genügend Zeit gehabt, aus meiner Sicht. Also, dass die Ultimate Fighter Finals jetzt in Hollywood stattfinden, in Kalifornien, das wusste man jetzt wirklich schon mehrere Wochen. Und das sollte eigentlich kein Problem sein, entweder sich vorher zu erkundigen, wie lange dauert es, so ein Visa zu bekommen, oder einfach rechtzeitig die Behörden kontaktieren, damit diese Kämpfer diese Visas bekommen können und in den USA kämpfen können. Also das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor allem bei so einer großen Organisation, die eigentlich sowas im Griff haben sollte, wenn ihr mich fragt. Deswegen, meine Theorie ist, dass der gute Bird Watson da noch irgendwie fehlt an allen Ecken und Enden. Und was man so hört, das kann man vielleicht auch mal kurz erzählen, was man so hört, ist ja, dass die UFC für den Posten, den Bird Watson früher ausgefüllt hat, jetzt 8 Leute eingestellt haben soll. Das sagen diverse Kämpfer, ich kann es nicht bestätigen, also es gab kein Pressereleas seitens der UFC zu diesem Thema, aber angeblich würden 8 Leute jetzt das machen, was früher Bird Watson alleine gemacht hat. Wenn das so ist, dann würde ich mal sagen, das war ein teurer Abgang. Gilbert Melendez, ich habe es euch ja letzte Woche noch erzählt, wird als nächstes auf El Ayaquinta treffen. Jetzt habe ich eine andere News und die bezieht sich auf das Geld, das man so als UFC-Fighter verdient. Denn Gilbert Melendez hat gesagt, er wäre sehr, sehr gerne früher nach Mexiko gegangen, aber er kann sich das einfach nicht leisten, 6 Wochen vorher sein ganzes Camp einfliegen zu lassen und mit denen dann da 6 Wochen zu leben, zu trainieren. Das ist einfach viel zu teuer, das kann man sich nicht leisten als Kämpfer. Und ihr wisst es, für Gilbert Melendez hat das Konsequenzen gehabt, denn in der ersten Runde gegen Eddie Alvarez sah er hervorragend aus und in der zweiten und dritten Runde hat man dann gemerkt, dass er einfach ein Problem hatte mit der Höhe in Mexico City. Cafel Pentret ist ihm dann auch gleich noch an die Seite gesprungen sozusagen und hat das bestätigt und hat gesagt, er hat versucht, Geld zu investieren und ist früher nach Mexico City gekommen, mit der Konsequenz, dass bei ihm das Ganze 0-0 ausging. Also er hat seinen Kampf ja gewonnen, also hat praktisch Showmoney und Winmoney bekommen und trotzdem ging es nur 0-0 für ihn aus und ich glaube, Cafel Pentret war jetzt auch keine 8 Wochen vorher da. Ich meine mich zu erinnern, dass er 2 bis 4 Wochen vorher da war. Ganz genau kriege ich es dann doch nicht mehr geladen. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, erstens wird das Auswirkungen auf zukünftige Mexiko-Events haben. Denn andere Kämpfer bekommen das mit, okay, du müsstest sehr, sehr, sehr, sehr früh nach Mexico City gehen, um dich irgendwie da so einzugewöhnen mit den Höhenmetern oder wie man das ausdrücken soll. Also man muss sich da irgendwie erstmal dran gewöhnen. Das können sich viele nicht leisten. Gleichzeitig hat man natürlich Angst, dass man aufgrund dessen einen Kampf verliert. Also würde ich jetzt als aussichtsreiches MMA-Talent natürlich nicht unbedingt einen Kampf auf einer Mexico City-Karte annehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Kämpfer so denken, dass sie sagen, okay, ich habe keinen Bock, so viel Geld auszugeben, um 5 Wochen vorher nach Mexico City zu gehen. Gleichzeitig muss ich damit rechnen, dass mir irgendwie die Luft ausgeht in der zweiten Runde. Oder ich habe halt einen Kampf, der total scheiße aussieht und alle sagen, den wollen wir nicht mehr kämpfen sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das negativ auf die Mexico City Events oder überhaupt auf die Mexiko-Cards in Zukunft auswirken könnte. Hauptsächlich natürlich Mexico City. Es gibt natürlich in Mexiko auch Städte, die nicht ganz so hoch liegen, ist schon klar. Und ein zweiter Aspekt, wenn man sich so überlegt, Gilbert Melendez 2-mal um den Titel gekämpft in der UFC, Strikeforce Champion, und wenn so einer nicht das Geld hat, um so ein Camp auf die Beine zu stellen, wie sollen das dann so Mittelklasse-Kämpfer überhaupt schaffen? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ob die UFC-Kämpfer nicht viel zu wenig Geld verdienen. Ja, man hat das ja auch in letzter Zeit häufiger, dass die fast schon betteln, dass sie irgendwie einen Bonus bekommen, wenn sie mal einen Finish auf die Beine gestellt haben. Und da habe ich mir auch gedacht, Leute, das ist irgendwie, das ist nicht besonders gut, wenn du da so ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen bist und deine Stars, die eigentlich dein Unternehmen so groß gemacht haben, müssen um Geld betteln, beziehungsweise sagen öffentlich, hey, wir können uns kein professionelles Camp leisten. Und für mich ist es ein professionelles Camp, wenn du halt in Mexico City kämpfst und 6 Wochen vorher da sein musst und ja, dann ist das für mich genau das professionelle Camp, dass du 6 Wochen vorher hingehst, ähnlich wie es Fabrizio Werdum halt gemacht hat. Und ja, das bestärkt wieder die Leute, die schon immer darüber schimpfen, dass das Geld, was die UFC verdient, dass das nicht adäquat an Kämpfer weitergegeben wird. Und ja, im Endeffekt hört man es leider Gottes zu oft, dass Geld eine große Rolle spielt für viele Kämpfer. Und dass man halt zu wenig Geld bekommt als UFC-Kämpfer. Und das ist ja, bedenkenswert, muss man ganz ehrlich sagen. Hennen Barrau, da muss man sagen, Achtung, nicht erschrecken, wenn ihr den demnächst seht. Der wird ja am 25.07. seinen Titelrückkampf gegen TJ Dillashaw bekommen bei UFC und Fox 16. Und Hennen Barrau erkennt man fast nicht mehr, denn der hat sich die Zähne richten lassen und war beim Friseur. Das sind zwei Sachen, die definitiv positive Auswirkungen haben auf den guten Hennen Barrau. Ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt und ja, sieht ganz schick aus jetzt mit ordentlichen Zähnen und mit einer normalen Frisur. Ich wollte euch nur vorwarnen, solltet ihr dann bei UFC und Fox denken, Mensch, ist der Barrau wieder mit dem Kopf aufs Waschbecken geschlagen oder wer kämpft jetzt hier gegen TJ Dillashaw? Nein, das ist der gute Hennen Barrau. Und ja, aber wie gesagt, ist eigentlich nur zu seinem Guten, muss man fast schon sagen. Dann gibt es noch eine interessante Nachricht aus Brasilien. Der GM der UFC in Brasilien, Giovanni Decker, hat nämlich einen riesen Plan, denn er möchte mit Chris Weidman das Maracanã-Stadion ausverkaufen. Er sagt, Weidman ist der perfekte Mann dafür. Er hat 13 seiner Siege waren gegen, jetzt bin ich völlig durcheinander, 6 von 13 Siegen errungen Chris Weidman gegen Brasilianer. So ist es richtig. Und unfassbar. Decker meinte, dass Weidman auf jeden Fall das Maracanã ausverkaufen könnte gegen Belfort, Machida, Anderson Silva oder Jacare. Und er hätte Bock drauf, das auf die Beine zu stellen. Ich sage ja schon immer, das wäre wirklich mit das Geilste, so ein Event in einem brasilianischen Stadion, ein UFC-Pay-Per-View mit einem fetten Main-Event. Ich bin mir nicht allzu sicher, ob Jacare gegen Weidman das auf die Beine stellen könnte. Da bräuchtest du noch eine ziemlich, ziemlich gute Card außenrum. Aber wenn es sowas mal irgendwann gäbe im Maracanã, das wäre wirklich phänomenal. Ich will mal gerade mal gucken, wie viele Leute da eigentlich reingehen. Kann man, glaube ich, im Internet nachgoogeln. Natürlich findet man es nicht auf dem ersten Blick. Man muss noch einen zweiten Klick tätigen. Also es passen auf jeden Fall viele rein. 75.000, so, da haben wir es. 75.000 gehen da rein. Das wäre natürlich Wahnsinn. 75.000 in einem Stadion gucken sich ein UFC-Event an. In Brasilien, da brennt die Hütte, würde ich mal sagen. Letzte Nachricht für heute. Carla Esparza fällt lange, lange aus. Sie muss operiert werden an der Schulter. 6 bis 8 Monate ist Carla Esparza erstmal außen vor. Ich glaube aber persönlich, dass es ihr gar nicht so viel ausmacht. Denn sie hat ja nach ihrem Kampf gegen Joanna Jędrzejczyk gesagt, ich brauche einfach mal jetzt eine Pause. Ultimate Fighter war mir alles zu viel, dann gleich Champion, dann ging das rucki-zucki, nachdem ich den Titel gewonnen habe, dass ich ihn gleich wieder verteidigen musste und ich brauche mal eine mentale Auszeit. Und ja, jetzt hat sie sozusagen eine Zwangspause verordnet bekommen aufgrund der Schulter-OP. 6 bis 8 Monate, keine Carla Esparza, kein Cookie Monster, aber ich denke mal, sie wird zurückkommen und auch wieder versuchen, ein Rückmatch gegen Joanna Jędrzejczyk sich zu erarbeiten. Und da sind wir auch nochmal bei der UFC Berlin-Geschichte. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht nochmal anfangen, wie toll ich die Card insgesamt fand. Also das Event, muss man sagen, die Card fand ich ja zunächst nicht so gut. Habe ich erklärt. Kurz was zu Jędrzejczyk gegen Penney. Das war natürlich High-Level-Shit, würde ich mal so sagen. Großartige Leistung von Joanna Jędrzejczyk. Und ich kann nur jedem MMA-Begeisterten, jeden UFC-Fan, jeden Journalisten, der über dieses Thema geschrieben hat, beistimmen. Boxing-mäßig und Striking-mäßig insgesamt war das von Jędrzejczyk das Beste, was ich nicht nur bei Frauen im MMA-Sport gesehen habe, sondern auch bei vielen Männern. Das war wirklich phänomenal, was sie da abgezogen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist die Competition auch nicht so gut und Jessica Penney ist einfach bei weitem nicht auf dem Level wie Joanna Jędrzejczyk. Da gebe ich jedem zunächst mal recht, aber man muss schon sagen, dass Penny gerade in der ersten Runde wenigstens noch ein bisschen mithalten konnte und ganz zum Schluss auch noch diesen Takedown hatte gegen Jędrzejczyk, aber das hat die überhaupt nicht interessiert. Sie ist in der zweiten Runde wie eine Dampfwalze über Penne hinweg gefahren, muss man sagen, und hat sie wirklich alt aussehen lassen. Sehr, sehr dominanter Gewinn von Johanna Jędrzejczyk, sehr, sehr beeindruckend, und man fragt sich zu Recht, wer könnte jetzt Johanna noch stoppen? Es gibt natürlich dann ja, diesen Kampf zwischen Jessica Aguilar und Claudia Gardella. War das auch bei UFC 190? Ja, ich glaube, das war auch bei der Rousey-Correa-Card. Eine der beiden wird wahrscheinlich dann als nächstes auf Jędrzejczyk treffen. Der Gardella-Kampf war wirklich sehr, sehr eng. Deswegen hätte ich Bock, da nochmal einen Rückkampf zu sehen. Jessica Aguilar ist mit Sicherheit auch echt eine harte Nuss für Jędrzejczyk. Aber wir haben immer so gedacht, Wrestling und Jiu-Jitsu, das sind die zwei Punkte, wo man Jędrzejczyk packen kann. Jetzt hat sie aber erneut bewiesen, dass man sie einfach nicht so leicht zu Boden bekommt. Auch als High-Level-Wrestlerin wie Jessica Penne tust du dich da schwer. Du kriegst sie dann vielleicht mal irgendwann zu Boden, sie kommt aber dann sofort wieder auf die Beine und hat so eine unglaublich gute Takedown-Defense, dass es wirklich schwer werden wird, für egal welche Kämpferin in der Strawweight Division, Johanna Jędrzejczyk zu besiegen. Also es gibt für jeden sozusagen das Kryptonit auf der anderen Seite, mehr oder weniger. Ja, also es wird irgendwo eine Kämpferin geben, die Johanna Jędrzejczyk knacken kann. Aber aktuell wirkt es wirklich so, als ob wir hier unsere Strawweight Ronda Rousey haben. Es ist beeindruckend, was sie zeigt. Anders kann ich es nicht sagen. Also diese Takedown-Defense beeindruckt mich fast noch mehr als das Striking, weil das wussten wir, dass das unglaublich gut ist. Und beim Kampf gegen Carla Esparza habe ich mir so gedacht, okay, die ist einfach mental fertig gewesen und hat deswegen nicht die Power gehabt, gute Takedowns anzusetzen. Penne hat's versucht, hat's auch geschafft, aber mit so viel Aufwand und dann auch im Endeffekt völlig sinnlos, weil Jędrzejczyk sofort wieder auf die Beine gekommen ist, dass ich der Meinung bin, du brauchst ja schon eine harte Nuss, die du Jędrzejczyk entgegenstellst. Ja, beeindruckend. Einfach nur beeindruckend, muss man sagen. Co-Main Event, Kawajiri gegen Siva, ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, der Kampf, muss ich ehrlicherweise sagen. Was mich noch begeistert hat, war die Leistung von Peter Sobotta gegen Steve Kennedy. Gut, Steve Kennedy wirklich ganz kurzfristig eingesprungen. Aus meiner Sicht, im Kampf hat er gezeigt, dass er lange nicht auf dem Level ist, wie Peter Sobotta das ist. Zumindest nicht auf dem Boden, wenn es dann um Jiu-Jitsu geht. Also Peter Sobotta hat mich wirklich beeindruckt mit seinem Finish in der ersten Runde. Ich habe es ihm auch gegönnt und das war toll und ich hoffe, dass er jetzt gesund bleibt und ja schnell wieder ins Oktagon zurückkehren kann. Ich habe das Gefühl, dass Peter Sobotta so gut ist wie noch nie zuvor. Also insgesamt wirkt er auch so überzeugend, wenn er da im Oktagon agiert. Nicht nur mit seinem Grappling und Jiu-Jitsu Background, sondern auch, wenn er steht und Striking oder Boxen muss und Kicks absolvieren muss und so, das macht er alles hervorragend, das sieht gut aus, gefällt mir hervorragend, ist für mich unter den deutschen Kämpfern der am meisten heraussticht bei dieser Berlin-Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, wir kommen gleich zum nächsten, Nick Hein ist so ein bisschen der gewollte Star, also der wird immer so ein bisschen gepusht, wird auf Bild gefeatured, wird von der UFC auch so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gedrückt, vielleicht möchte Peter Sobotta das auch nicht und deswegen übernimmt Nick Hein die Rolle. Er hat den Kampf gegen Lukas Zajewski zwar gewonnen, aber ja, ich weiß auch nicht, also Nick Hein überzeugt mich auch in diesem Kampf nicht. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, warum überzeugt er mich nicht? Und das ist zum einen, dass er eine eigentlich untypische Figur heutzutage für einen UFC-Kämpfer hat. Dieses sehr muskulöse, fast schon Bodybuilder-artige, das Nick Hein da an den Tag legt, das ist eigentlich nicht mehr gang und gäbe. Das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass er gegen Ende seines Kampfes immer so ein bisschen müde wird. Er hat jetzt hier mit Zajewski Gott sei Dank einen Gegner gehabt, der selber sehr müde war. Aber ich glaube, das ist ein großes Problem. Nick Hein ist einfach kein Finisher. Und er konnte mich zwar in seinem Post-Fight-Interview begeistern, gar keine Frage, aber mit seinem Kampf nicht. Und ja, da hat mir Peter Sobotta deutlich besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Nick Hein selbst in Europa eine große Nummer sein kann. Und ich will jetzt gar nicht von irgendwie der ganzen Welt sprechen oder so, da sind wir weit davon entfernt. Aber ja, für Deutschland mag das funktionieren, weil er so ein bisschen TV-Präsenz hat, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe nur aufgrund von PR Geschichten davon mitbekommen, dass Nick Hain irgendwelche schauspielerischen Ambitionen hat. Sonst habe ich das nie mitbekommen. Und ja, vielleicht ist er deswegen irgendwie so ein bisschen gefundenes Fressen auch für die Mainstream-Presse. Vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen besser zu vermarkten mit dem Background, dass er Polizist war. Und ja, er ist einfach ein bisschen chillernder als ein Dennis Siever oder ein Peter Sobotta. Aber rein skilltechnisch ist Peter Sobotta für mich höher zu werten als Nick Hain. Und ich hoffe, dass Peter sich nicht mehr verletzt, bitte, bitte. Und dann bald wieder, habe ich ja gerade eben schon gesagt, kämpfen kann. Und bei Nick Hain, ich bin sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch. Bin wirklich skeptisch. Für so eine UFC Berlin-Geschichte funktioniert das, aber ja, mal gucken. Vielleicht kriegt er ja seinen gewünschten Kampf in Japan. Und vielleicht entwickelt er sich dann weiter. Er ist auf jeden Fall im richtigen Gym, das muss man sagen. Tiger Muay Thai, das ist der richtige Gym. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass komme ich nicht auf den Namen. Glaubst du das? Wie der Coach heißt von Tiger Gym? Ich guck mal nebenbei, ob ich das nebenbei noch herausfinden kann. Nee, so schnell geht das jetzt hier nicht mehr. Roger, wie heißt er denn mit Nachnamen? Huerta. Jetzt ist es mir eingefallen. Roger Huerta. Das ist auf jeden Fall der richtige Mann, mit dem du trainieren möchtest. Und das kann Nick nur gut tun. Und vielleicht entwickelt er sich noch dementsprechend weiter, dass ich meine Meinung nochmal ändere. Stand heute hat er mich nicht vom Hocker gerissen. Bislang in seinen UFC-Kämpfen. Ganz anders, Makwan Amerikani, das ist auch einer der Shooting-Stars hier eigentlich der letzten Monate, muss man sagen, weil er hat schon in Schweden, in Stockholm eine tolle Leistung gezeigt, jetzt in Berlin nochmal mit dem Rear Naked Choke gegen Matthew Fullen, hat natürlich auch die Ausstrahlung, die du brauchst, um einfach ja, den Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Ich kann diese Leistung von ihm immer noch nicht so richtig einkategorisieren. Dafür sind die Kämpfe immer zu kurz. Das spricht natürlich für ihn, aber das macht es halt schwierig zu sagen, dass er skillmäßig so gut ist, um in der Top 15 Fuß zu fassen oder so. Das ist noch ein Problem, aber man muss definitiv sagen, Bichi Bichi Kurdistan, das war schon eine phänomenale Leistung von Makwan. Und die Featherweight Division ist um einen weiteren oder um ein weiteres hoffnungsvolles Talent reicher geworden in der UFC. Und ich bin gespannt, wie die UFC jetzt mit ihm weiterverfahren wird. Ich persönlich würde es gut finden, wenn er jetzt erstmal in Europa bleibt, nicht gleich nach Amerika geholt wird, um da auf großen Cards zu kämpfen. Lass den sich doch erstmal hier in Europa so ein bisschen etablieren, vielleicht einen stärkeren Gegner beim nächsten Mal und dann gucken wir mal, wie sich das für ihn weiterentwickelt, aber beeindruckend ist der Typ auf jeden Fall und der wird uns mit Sicherheit auch noch in den nächsten Monaten beschäftigen, genauso wie Maybek Taisumov, so muss man sagen. Da muss ich ganz ehrlicherweise aber mal was sagen. Also das war eine tolle Leistung, pipapo, alles klar, wissen wir, aber alle springen auf einmal auf diesen Taisumov-Zug auf. Ich kann mich dran erinnern, als er sein Debüt gefeiert hat in der UFC, damals in, was war das nochmal? Das war die Severdine Lim Card. Wo waren das nochmal? In Singapur? War das in Singapur? Ich glaube ja. Als er da in Singapur sein Debüt gefeiert hat und uns auch als hoffnungsvolles, großes Talent beschrieben wurde, da waren nach seinem Kampf alle enttäuscht, weil der Kampf war nicht so gut, dann hat er seinen nächsten Kampf auch noch verloren und jetzt tun auf einmal alle so, als ob man das hat kommen sehen, wie gut er ist. Aber eigentlich hat er sich erst mit dem Marcin Bandel-Kampf und mit dem UFC on Fox 14 Kampf und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war und jetzt eben mit dem Alan Patrick-Kampf zu dem gemausert, dass man ihn ernst nehmen muss. Aber seine ersten zwei Auftritte in der UFC waren wirklich nicht besonders gut. Aber wenn man jetzt die Berichterstattung so verfolgt, da tun alle so, wie, also Mensch, das ist ja schon immer klar gewesen, dass der Typ ein Riesenstar wird in der UFC und ein Champion werden kann in der Lightweight Division. Ich sag erstmal abwarten. Also ich möchte jetzt erstmal wieder einen stärkeren Gegner sehen gegen Taisumov und dann sehen wir weiter. Er hat auf jeden Fall, das was man von ihm sieht, da hat er auf jeden Fall das Zeug dazu, eine Rolle mitzuspielen in der Lightweight Division, aber ich erzähle euch nichts Neues. Die Lightweight Division ist mit die schwerste Division, in der du kämpfen kannst, weil die Competition einfach so groß ist, dass ich erstmal ein Fragezeichen dahinter mache und nicht gleich auf den Hype-Train mit aufspringe. Ja? Alan Patrick ist kein schlechter, aber es ist auch keiner, wo ich jetzt sage, der wird irgendwann mal um den Titel kämpfen oder so. Deswegen, mir ist es schon wieder zu viel Hype bei Taisumov, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Arnold Allen gegen Alan Ömer, sehr, sehr schade. Aus meiner Sicht hat Alan Ömer eine sehr gute Leistung gezeigt, hat den Kampf bestimmt, ich gebe da Peter Sobotta recht, der ja bei der Pressekonferenz auch gesagt hat, Alan Ömer hat den Kampf über 3 Runden bestimmt und dann gelingt Arnold Allen dieser glückliche Guillotine-Choke. Arnold Allen sieht das natürlich ganz anders. Müssen wir mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Er hat auch nicht viel Zeit gehabt, sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Deswegen muss man ihm das zugute halten, dass er in der 3. Runde noch eine Submission auspackt. Gar keine Frage. Ich finde es halt einfach schade für Arnold Ömer, der den Sieg aus meiner Sicht, ich hätte es ihm einfach gegönnt, muss man ganz ehrlich sagen. Arnold Allen beobachten wir einfach mal weiter. Auch hier beginnt schon wieder so eine kleine Hypewelle sich in Gang zu setzen. Auch hier sage ich erstmal abwarten. Bleibt erstmal ruhig. Es ist noch nichts passiert. Man muss noch nicht davon reden, dass das der nächste Bisping ist oder so. Gar nicht. Immer mit der Ruhe. Noat Lahat gegen Niklas Bäckström, habe ich ja schon gesagt, fand ich ein großartiger Kampf. Im Vorfeld war das mein Fight of the Night. Er hat das gehalten, was ich mir da runter versprochen habe. 1. Runde ging ganz klar an Bäckström. 2. Runde ging an Lahat. Und die 3. Runde habe ich auch für Bäckström gewertet. Die meisten haben die 2. Runde 10-8 für Lahat gewertet. Ja, kann ich mit leben. Deswegen, also mit Lahat, mit dem Sieg von Lahat, ja, bin ich nicht ganz einverstanden. Ich sag entweder ein Unentschieden oder Backstream. Damit kann ich leben. Aber ich freue mich für Noat Lahat. Von daher, ja, für Niklas Backstream ist es natürlich kacke, jetzt 2-mal in Folge verloren zu haben, nachdem er letztes Jahr eine Hypewelle ausgelöst hat. Da sind wir bei dem Thema. Das geht immer so schnell. Plötzlich hast du 2 Kämpfe verloren und keiner will mehr was von dir wissen. Dennoch, Niklas Backstream hat, glaube ich, schon das Zeug dazu, sich in der UFC festzubeißen. Vielleicht sollte er jetzt vielleicht ein paar Monate länger mal eine Pause einlegen, an seinen Skills arbeiten und dann weitermachen. Und ja, Noat Lahat, ich finde ihn super. Ich mag den auch, seine Personality und so. Das gefällt mir alles ganz gut. So, bin ich mal gespannt. Alles andere lassen wir mal außen vor. Will ich jetzt gar nicht mehr dazu viel sagen. Die anderen Kämpfe haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ja, gut, Scott Askam natürlich mit einem tollen K.O. muss man vielleicht noch kurz erwähnen, denn doch. Und vielleicht, ja, das muss man auch noch sagen, die Überraschung, dass Piotr Hallmann seinen Kampf gegen Magomed Mustafev oder Mustafaev oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ihn richtig ausspricht, aber ihr wisst, wen ich meine, dass er seinen Kampf verloren hat. Es war zwar durch eine Doktor-Stoppage schon klar, aber ja, war dann doch überraschend. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass Hallmann diesen Kampf verliert. Gut, insgesamt, wie gesagt, UFC Berlin, eine tolle Veranstaltung, gibt's gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen und gerne auch wieder mit einem so wichtigen Kampf wie jetzt der Titelkampf in der Strawweight Division. Das soll es gewesen sein mit der ersten Ausgabe hier bei MMA Radio. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es am Ende nochmal. @mmaradio.de ist der Twitter-Account. Auf Facebook findet man uns oder mich mit MMA Radio. Schickt Fragen, schickt Themenvorschläge via Twitter, via Mail. Mail war mmaradio@nonpg.de. Schreibt es in die Kommentare. Ja, kontaktiert mich einfach. Ihr findet die Möglichkeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir das ganze Ding dann hier in Zukunft leider wieder am Laufen halten. Und das war's meinerseits. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Übrigens, diese Woche kommt noch eine ganze Menge Zeug raus. Heute noch eine 4-Ecken-2-11er-Ausgabe. Am Mittwoch oder am Freitag, das wissen wir noch nicht so genau, eine neue Non-PG-Ausgabe. Am Sonntag wird es wieder eine What's-Up-Ausgabe geben. Also jede Menge Zeug für euch. Auch in diesem Sinne, bewertet auf iTunes den großen Non-PG-Feed. Das hilft uns, bekannter zu werden. Und ja, das kann ja nicht schaden. Mensch, kriegt ja kein richtiges Ende hin, weil im Gang hier bei mir fängt auf einmal an, ein Kind zu heulen. Meinst du es ja im Urlaub? Ein fremdes Kind heult im Gang. Das sorgt aber dafür, dass sofort mein Vaterinstinkt geweckt wird und ich natürlich wissen will, was ist da los, wo kann ich helfen? Naja, mal gucken, was ich tun kann. Ziehe ich mein Batman-Kostüm wieder an. Bis dann. Tschüss.